Ich kann mich noch erinnern, so als wäre es erst gestern. Ich sehe diese Bilder und ich halte daran fest, Mann. Ein kleiner Junge, der Probleme nicht verstand, denn er hatte keine, außer wie man Burgen baut aus Sand. Die Momente eines Jungen, wenn du lernst, wie alles geht, und wenn zum ersten Mal ein Mädchen dir den Kopf verdreht. Schmetterlinge flattern in dem Bauch kreuz und quer, und man dachte nicht ans Knattern, nur ein Küsschen war es wert. Denn den ersten Kuss vergisst du nie, du bist verliebt, alles spielt so verrückt, das ist das Leben meines Teens. Die ersten Pickel, die du vor dem Spiegel ausgedrückt hast, die ersten Blicke auf den Stiel, der entzückt lacht. Auf einmal wachsen ein paar Haare im Gesicht, auch unterm Arm und im Schambereich, und du freust dich, weil es neu ist, später dann nicht mehr. Es wär deutlich schöner, wenn die Zeiten wieder wären. Du alles, um erwachsen auszusehen. Doch wenn es dann so weit ist, würdest du den Spieß umdrehen. Das erste Mal war es geil, ist gepafft oder geraucht und dann heimlich Mamas Zigaretten geklaut. Das war das Tool, um ganz cool vor den anderen dazu stehen. Heute rauchst du jeden Zug, die Sucht lässt sich nicht gehen. Ein Teil der Geschichte müssten viele ja noch kennen, wo es hieß, Mama, darf ich denn beim besten Kumpel pennen? Dann Nächte durchgezockt und über Sex geredet, welchen Star man flach legen würde und sie so anbetet. Horrorfilme schauen, aber Angst die Nacht zu schlafen, weil die Schatten dich umgaffen und dann Geräusche machen. Keine Last auf den Schultern, wie Erwachsene das haben. Mal 10 lachst du darüber, wie Erwachsene das sagen. Kinder müssen Scheiße bauen, sonst wären sie keine Kinder. Wenn du älter wirst, dann sagst du, leider gilt das nicht für immer.